Back in Biss, jedes meiner Alben hinterlässt ein Kraterloch. In dieser Szene, ich nehme es zur Kenntnis, mit steinerner Miene wie ein Maya-Gott. Ich kille die Rapper, sie machen auf Gangster, doch lässt er wie Bitches. Paradox, wenn ich da mal ein Auge zudrücke, dann nur als Sniper, Schüsse mit Dragunov. Gewehre geladen, ich baller wie Kalaschnikow, was die Szene kaputt und dann steht sie in Flammen. Wie Daenerys Targaryen, hab die Karotte endgültig begraben und dann ihren Grabstein verzieht mit dem Pissstrahl. Und jedem, der sich mir ab jetzt in den Weg stellt, ich würde in der Leider das gleiche Schicksal. Stahlert wie Bahngleise. Ja, ich würde doch gern mal voller Diebnisse über Probleme rappen, doch ich hab keine. Gar keine, Bitch, ich kam weit, denn ich hab Nerven wie Drahtseile, ihr habt Nerven wie Zahnseide. Von oben herab wie ein Spaceship, pimp ich die Bitches wie Facelift oder Fake Tits. Labert nicht von wegen Fakeness, Rhymen ist fake, Abi ist fake. Ausrede für eure Dummheit und mangelnde Skills in den Knast gehen und Kippen ist real, okay, dann bin ich gerne fake. Physis und Psyche weiterentwickelt ist, was ein Alpha-Mann macht. Einziger Break, den ich mache beim Hassen ist 1929 bis 7:30. Marschier wie Herakleus in der Spätantike. Kanaken Rap kopiert Franz Hacken Trap oder fährt die feminine Debrischiene. Ihr langweilt mit der Ghetto-Scheiße, Rapper tun auf Schränke wie ich meine schätzungsweise 36 Echo-Preise. Der Rest bringt Gesellschaftskritik und Selbstironie. Ich nicht, ich sorgte fürs Florieren der Pelzindustrie, yeah. Nenn mich Zeus, check die Muskulatur. Bitch, ich bin die Zuckerglasur von Mutter Natur. Sitz im Lambo tief in Geiseltrauma. Bitch, ich hab die Kaiser-Aura voll geheimer Power wie ein 33 Grad Freimaurer. Kazumo, macht Symbol, breit wie ein Linebacker. Früher broke, heute läuft's am Schnürchen wie ein Seiltänzer. Ich schaufel für die Million. Bitch, ich sah mich schon mit 12 in Gedanken im Ferrari. Autosuggestion. Breitgebauter Naht, 30.000 Slats, Wolf of Wall Street. Es regnet Scheine von der Yacht, ich bin der Imperator. Weltmonarch, wenn ich Rapper in den Selbstmord jag. Breitgebauter Naht, 30.000 Slats, Wolf of Wall Street. Es regnet Scheine von der Yacht, ich hab die Kaiseraura. Kaiseraura, Kaiseraura, Kaiseraura, Kaiseraura, Kaiseraura. Ich lass die Wand beben, zerstampf jeden. Lass dir die Zahlen aufs Land regnen. Das Volk ist am Schreien wie die Götzenbilder von Kollegen, die sie anbeten. Ich kaufe Lambos, die nur oberste Klasse. Geschoppt in den Edelboutiquen, doch spende dabei locker immer noch mehr als all diese Pisser im Leben verdienen. Das Schicksal fick dich, ich fick es zurück. Lernte mich durch all diese Scheiße zu kämpfen, bis zum Unfall zu rennen, dann aufzustehen und einfach weiter zu rennen. Der Zerbrechen wie Zahnstocher fällt mir schwer, wie das optische Auseinanderhalten von Sido und Mark Forster. Heute ist es Player-Shit in Haute Couture, könnt jeden Tag ausschlafen, doch mein Leben ist zu doof dafür, der Kontostand wächst. Ich verzeichne hohe Eingänge wie ein Schlossarchitekt, besoffen auf Crack. Ich hab schon 2005 das Game zerfickt und zwar Blutjung. Ja, da war der McFly, wie bei Zurück in die Zukunft. Hab heute Hollywood auf der Mailbox, sie wollen mich für das Remake von Baywatch. Meine Jugos transportieren J-Rock, sie haben Kokslaster wie Kate Moss. Viel Hate, doch fick drauf, ich seh sick aus. Bugatti Kickdown, lade die Clips auf. Stopf dir dein Blick, sauge das Bitchmaul. Klickbau, gib auf dein Schicksal, mein Dicklauch sieht aber spitz aus wie ein Christbaum. Ich fick Lauchs, Missbrauch, Rapper Messer, nehmt die Menschen und viele Tiere wie Noah beim Schiffsbau. Zig Frauen im VIP-Raum, trau keiner Bitch im Bizrop. Nicht du bist schlau, ich bin der Big Boss wie Rick Ross, ich tick aus. Ihr femininen Mode-Rapper, mal sehen mit wie viel Swagger davon kriegt, wenn ich euch mit der Licke zu Boden schmetter. Rosenblätter auf eure Grabstätten, mein Job ist über Leichen zu gehen wie ein Sargdeckel. Imperator, Boss der Bosse, Rap-Titan, Königsstatus wie König Artus, blaublütig wie Enzian. Breitgebauter Rad, 30.000 Slats, Wolf of Wall Street. Es regnet Scheine von der Yacht, ich bin der Imperator. Weltmonarch, wenn ich Rapper in den Selbstmord jag. Breitgebauter Rad, 30.000 Slats, Wolf of Wall Street. Es regnet Scheine von der Yacht, ich hab die Kaiseraura. Kaiseraura, Kaiseraura, Kaiseraura, Kaiseraura, Kaiseraura.